Ein Heller und ein Warzen, die waren beide mein, ja mein. Der Heller war zu Wasser, der Warzen war zu Wein. Der Heller war zu Wasser, der Warzen war zu Wein. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Ha, ha, ha, ha, ha. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Die Wirtsleut und die Mädel, die rufen Leut, oh weh, oh weh. Die Wirtsleut, wenn ich komme, die Mädel, wenn ich geh. Die Wirtsleut, wenn ich komme, die Mädel, wenn ich geh. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Ha, ha, ha, ha, ha. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Mein Strümpfe sind zerrissen, mein Stiefel sind entzwei, entzwei. Und draußen auf der Heide, da singt der Vogel frei. Und draußen auf der Heide, da singt der Vogel frei. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Ha, ha, ha, ha, ha. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Und gibt's kein Landstraß nirgends, da säß ich still zu Haus, zu Haus. Und gibt's kein Loch im Fasse, da trink ich gar nicht raus. Und gibt's kein Loch im Fasse, da trink ich gar nicht raus. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. War das ne große Freude, als ihn der Herrgott schuf, ja schuf, ein Herr wie Samt und Seide, nur schade, dass er so. Ein Herr wie Samt und Seide, nur schade, dass er so. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Ha, ha, ha, ha, ha. Heidi, heido, heida. Heidi.